Svidrigailow kam zu sich, stand auf und trat ans Fenster. Er tastete nach dem Riegel und öffnete es. Der Wind drang mit aller Wucht in seine enge Kammer und bedeckte mit eisigem Raureif sein Gesicht und die nur mit dem Hemd bedeckte Brust. Unter dem Fenster war wirklich eine Art Garten, wahrscheinlich, wie es schien, eine Gartenwirtschaft. Am Tage traten hier wohl Sänger auf und es wurde an Tischen Tee serviert. Jetzt flogen Regentropfen von den Bäumen und Sträuchern zum Fenster herein und es war eine Dunkelheit wie in einem Keller, so dass man nur mit Mühe einzelne Gegenstände als dunkle Flecken unterscheiden konnte. Svidrigailow, der sich hinausgebeugt und die Hände auf das Fensterbrett gestützt hatte, blickte nun schon 5 Minuten, ohne sich losreißen zu können, in diese Finsternis. Da krachte mitten in der dunklen Nacht ein Kanonenschuss, ihm folgte ein zweiter. Aha, das Signal, das Wasser steigt, dachte er. Gegen Morgen wird das Wasser die Straßen überfluten und die Kellerwohnungen und die Gewölbe überschwemmen, die Kellerratten werden aus ihren Schlupfwinkeln hervorschwimmen und die Menschen werden durchnässt von Wind und Regen schimpfend ihren Kram in die oberen Stockwerke schleppen. Wie viel Uhr mag es sein? Und kaum hatte er so gedacht, als aus der Nähe, schnurrend und gleichsam sich mächtig beeilend, eine Wanduhr 3 schlug. Aha, in einer Stunde wird es schon hell werden. Warum soll ich länger warten? Ich will lieber sofort weg von hier und direkt in den Petrowski-Park gehen. Dort will ich mir einen großen Strauch aussuchen, so nass vom Regen, dass, wenn man nur mit einer Schulter dran kommt, Millionen von Tropfen den ganzen Kopf mir übersprühen werden. Er trat vom Fenster zurück, schloss es, zündete die Kerze an, zog seine Weste, den Rock und den Mantel an, setzte den Hut auf und ging mit der Kerze auf den Korridor hinaus, um vielleicht in einer Kammer zwischen allerhand Kram und Kerzenstümpfen den schlafenden Kerl aufzusuchen, ihm das Zimmer zu bezahlen und dann das Gasthaus zu verlassen. Es ist der beste Augenblick. Man könnte keinen besseren wählen. Er lief lange, lange den schmalen Korridor auf und ab, ohne jemanden zu finden. Und er wollte schon laut rufen, als er plötzlich in einer dunklen Ecke zwischen einem alten Schrank und einer Tür einen sonderbaren Gegenstand, anscheinend etwas Lebendiges, erblickte. Er beugte sich mit der Kerze darüber und sah ein Kind, ein kleines Mädchen, nicht älter als 5 Jahre, in einem nassen Kleidchen, zitternd und weinend zusammengekauert.